Der Papst lebt herrlich in der Welt, denn es fehlt in ihr das Geld. Er trinkt vom allerbesten Wein und Bier. Drum möchte auch ich der Papst wohl sein. Er trinkt vom allerbesten Wein und Bier. Drum möchte auch ich der Papst wohl sein. Doch nein, er ist ein armer Wicht. Denn ein holdes Mädchen küsst ihn nicht. Er schläft in seinem Bett allein. Das arme Schwein. Drum möchte auch ich der Papst nicht mehr sein. Er schläft in seinem Bett allein. Das arme Schwein. Drum möchte auch ich der Papst nicht sein. Der Sultan, der lebt in Saus und Braus. Denn er lebt in einem Freudenhaus. Voll wunderschöner Mägdelein. So soll's sein. Doch möchte auch ich der Sultan sein. Voll wunderschöner Mägdelein. So ist fein. Doch möchte auch ich der Sultan sein. Doch nein, er ist ein armer Mann. Denn er liebt nach seinem Alkoran. So trinkt er keinen Tropfen Wein und Bier. Drum möchte auch ich nicht Sultan sein. So trinkt er keinen Tropfen Wein und Bier. Drum möchte auch ich nicht Sultan sein. Geteilt wacht ich bei der Glück und ich kehr in meinen Stand zurück. Doch das geh ich mit Freuden ein, halb Sultan und halb Papst zu sein. Doch das geh ich mit Freuden ein, halb Sultan und halb Papst zu sein. Drum, Mäglein, gib mir einen Kuss, dann bin auch ich dein Sultanus. Ihr trauten Brüder, schenke rein, damit auch ich der Papst kann sein. Ihr trauten Brüder, schenke rein, damit auch ich der Papst kann sein.